Saufen wirklich und war nicht Last frei. Das Kusch ballert durch, hat sie immer ei. Dreh die Keule zu, komm, wir fliegen los. Cookie du, mix mit Vanilla gut. Saufen wirklich und war nicht Last frei. Das Kusch ballert durch, hat sie immer ei. Nachbarn und die Mutter, Mann, die ist schon mit erlaubt. So geht das ab hier im Neubau. We'll be right back.